Wer ist dieser eklige Mr. Hassan, von dem Sie gesprochen haben? Abschaum, das ist er. Tut ja ein frommer Muslim, aber in der Moschee habe ich ihn noch nie gesehen. Stattdessen beklaut er uns Fulanis. Schamlos, der Typ. Ich habe ihm nachspioniert und er lebt alles, nur nicht nach dem Koran. Sie wissen also, wo er wohnt? Ja, im Ahmedviertel. Bei dem war nichts zu holen. Ich verstehe eh nicht, warum Miss Henshaw mit dem abhängt. Miss Henshaw kennt ihn? Ich habe sie in seiner Hütte gesehen. Ich sag ja, Abschaum. Vielleicht ist er hinter ihr her und will sie beeindrucken. Wie finde ich diesen Mr. Hassan? Also die Anschrift kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich kann Ihnen beschreiben, wie seine Hütte aussieht. Sie ist gelb, hat nur ein Fenster und sie hat keine Satellitenschüssel auf dem Dach. Das kann ich auch sicher sagen. So viel Geld hat er nicht. Vielen Dank. Ich denke, da werde ich später mal vorbeischauen. Gut gemacht. Diesmal gibt es keine Punkte, sondern eine Geheimzahl. Notiere dir diese Geheimzahl auf dem Zettel. Sie lautet 30. Ist dies schon die zweite Geheimzahl, die du aufgeschrieben hast? Dann zähle beide Geheimzahlen zusammen. Die Summe beider Zahlen ist ein Geheimtrack. Wähle diese Geheimtrack-Nummer aus. Ist dies die erste Geheimzahl, die du notiert hast? Befrage Mr. Ahmed weiter, bis du auch die zweite Zahl findest. Wenn er etwas über sich erzählen soll, wähle Track 35. Wenn du ihn über den netten Mr. Dyke befragen willst, wähle Track 36. Wähle jetzt den gewünschten Track.